Am 5. April fanden im Kim-Il-sung-Stadion in Pyongyang die fahrenden Spiele der Gruppe 2 der AFC-Frauenfußballmeisterschaft um Asienpokal 2018 statt. Aus den Spielen ergaben sich folgende Resultate. Demokratische Volksrepublik Korea gegen Hongkong von China 5:0, Südkorea gegen Indien 10:0. Und am 4. April gab es in der Mongolei das erste Spiel zwischen dem TVK-Fußballclub Kiwanza und dem mongolischen Team Irzim, die zur Gruppe 9 Ostasien-Region des AFC-Pokalturniers 2017 gehören. Bei diesem Spiel besiegte die TVK 11 die mongolische Mannschaft mit 3:0. Am 31. Mai findet in Pyongyang das zweite Spiel zwischen den beiden Mannschaften statt.